Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Das Reden über das Reden über den Islam mit Floris Blieskamp. Der heutige Vortrag soll zum einen die Möglichkeit eröffnen, eine linke kritische Haltung gegenüber den reaktionären Teilen, Strömungen, Praktiken des Islams auszuloten und zugleich eine Positionierung ermöglichen, die auch ressentiment geladene islamfeindliche, so scheinbare Kritiken zurückweist. Es ist also ein Vortrag, der eine doppelte Abgrenzung versucht, die in unseren Augen aufgrund der recht schweren und verfahrenen Debatte über Islam und Islamismus nicht nur innerhalb, aber auch innerhalb einer linken Szene oder besonders innerhalb einer linken Szene nötig ist. Heute könnte man, wenn man das so ein bisschen holzschnittartig zeichnen möchte, sagen, dass es innerhalb der Linken zwei Positionen gibt, die sich gegenüberstehen. Die eine Position sitzt in dem Islam, eine durch und durch unterdrückende und totalitäre, mitunter auch faschistische Ideologie, die es zu kritisieren und zu bekämpfen gilt. Die andere Position hingegen weist jegliche, auch konkrete und partikulare Kritik am Islam als islamophob zurück. Und damit verunmöglicht sie kritische, religionskritische und Perspektiven und Möglichkeiten des Einspruchs gegenüber menschenverachtenden Praktiken. Der Referent heute, Floris Blieskamp, wird so eine doppelte Abgrenzung anhand zwei Debattenbeiträgen versuchen. Floris Blieskamp promoviert momentan an der Universität Gießen im Fach Politikwissenschaft, studierte Politikwissenschaft und Physik in Gießen und hat zum Beispiel in der Phase 2, aber auch in der Jungle World zu den Themen veröffentlicht. Die Veranstaltung wurde organisiert von der emanzipativen und antifaschistischen Gruppe Berlin und zwar im Rahmen der Mobilisierung gegen den Al-Quds-Tag am 18. August in Berlin. Der Al-Quds-Tag ist eine jährlich stattfindende islamistische Demonstration in Europa, die nicht nur in Europa, sondern eigentlich überhaupt der Welt stattfindet. Und an diesem Tag wird offensiv die Befreiung Jerusalems von Israel und damit einhergehend die Zerstörung des israelischen Staates eingefordert. Wie auch in den letzten Jahren wird es in diesem Jahr Proteste gegen diese Demonstration geben. Infos gibt es unter www.keinalkutztag.tk und da hinten am Tisch liegen auch noch Materialien zu der Mobilisierung und zu der Kundgebung am 18. August aus. Wir wollen uns auch sehr herzlich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung bedanken, dass wir die Räume nutzen können und verweisen auch nochmal auf die Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung. Man darf Israel ja wohl noch kritisieren dürfen. Es wird jetzt so laufen, dass Floris so eine Dreiviertelstunde lang referiert. Danach wird es eine knappe Pause geben von so 10 Minuten und anschließend soll es in Diskussion weitergehen. Genau, und die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und auch für die Einladung nochmal. Ich möchte kurz damit anfangen, dass ich nochmal kurz rechtfertige, warum ich jetzt überhaupt über das reden werde, über das ich reden werde. Denn es ist ja durchaus nicht auf den ersten Blick selbstverständlich, dass wenn ein antisemitischer Aufmarsch vor der Tür steht, organisiert von islamistischen Akteuren, dass man sich dann Gedanken darüber macht, was ist denn jetzt mit der Islamophobie oder mit dem Ressentiment gegen den Islam. Man könnte eine Analogie die Frage stellen, wenn jetzt irgendwie die deutsche Burschenschaft eine geschichtsrevisionistische Veranstaltung machen würde, würde man im Vorfeld auch nicht in der Mobilisierungsreihe eine Veranstaltung über Burschophobie machen. Und das ist auch gut so. Dennoch halte ich es auch für gut so, dass es diese Veranstaltung gibt, denn im Unterschied zur Burschophobie, auch wenn es sicherlich auch innerhalb der Linken eine identitär-funktionale Abgrenzung von Burschenschaften gibt, gibt es da kein massives gesellschaftliches Ressentiment. Aber es gibt, und das kann 2012, denke ich, nur noch bestreiten, wer es einmal nicht wahrhaben will, in Deutschland und nicht nur in Deutschland ein massives Ressentiment gegen den Islam als Islam. Und dieses Ressentiment findet verschiedene Ausdrucksformen. So die spektakulärste und glücklicherweise relativ seltene Ausdrucksformen sind vereinzelte Gewalttaten. Also der einzige Mord, der sich relativ deutlich als islamfeindlich motiviert beschreiben lässt, ist der Mord an Marwa El-Sherbini in einem Dresdner Gerichtssaal im Sommer 2009. Hinzu kommen immer wieder Berichte darüber, dass zum Beispiel muslimischen Frauen auf der Straße das Kopftuch heruntergerissen wird. Oder aber Fälle von Gewalt gegen Symbole des Islam. Zum Beispiel gab es vor anderthalb Jahren in Berlin eine Serie von Brandanschlägen gegen Moscheen oder Schändungen von islamischen Sektionen auf Friedhöfen, wo aber klar ist, dass so ein Angriff auf religiöse Symbole auch nichts mit Religionskritik zu tun hat, sondern einfach ein Ausdruck von Hass gegen die Angehörigen der Religion und gegen die Religion als solche ist. Und diese Gewalttaten finden eben nicht im luftleeren Raum statt, sondern sind, wenn man das Wort mag, Hassverbrechen, und die müssen immer im Kontext der zugrunde liegenden Ideologie thematisiert werden, die auch andere Ausdruckformen findet. Zum Beispiel eine der in dem Falle besonders wichtigen ist im Internet, wo es zahlreiche Blogs und Websites gibt, die kein anderes Ziel und keinen anderen Inhalt haben als die Hetze gegen den Islam, als Islam gegen Muslime, als Muslime. Die prominenteste ist vielleicht Politically Incorrect oder PI News, wie sie heißt, wo so in Form von einem Blog mit der Möglichkeit zu Nutzerkommentaren immer Nachrichtenmeldungen, in denen irgendwas Negatives über den Islam steht, manchmal Reales, manchmal halb Erfundenes, manchmal verbogene Wahrheiten, gesammelt wird und dort eben gehässig kommentiert wird, und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die Nutzer das auch kommentieren. Das steigert sich in der Regel in der Gehässigkeit dann häufig bis hin zu Gewaltaufrufen. Und PE News, die schreiben übrigens auch in schöner Regelmäßigkeit fast jedes Jahr über den Al-Quds-Tag, dass das auch wieder sowas ist, wo man sieht, wie der Islam, wie antisemitisch der Islam ist und dass der Islam dem Westen der Freiheit feindlich gegenüber steht und dass man jetzt ja endlich was gegen tun muss. Aber sie motzen auch gleichzeitig noch immer, dass sie auf den Gegenveranstaltungen gegen den Al-Quds-Tag auch nicht so richtig willkommen sind. Und das halte ich für ziemlich wichtig, dass sie weiter Grund zu diesen Motzen haben. Und schließlich gibt es, haben sich jetzt ja auch alle mitbekommen, diese entsprechenden Bücher, also von Prominenzen, von Thilo Sarrazin, ansonsten von Autoren wie Hans-Peter Radatz oder Udo Ulfkotte, die ebenfalls mit relativ großer Auflage Bücher publizieren, die auch, könnte man so sagen, keinen anderen Zweck und keinen anderen Inhalt haben, als Schlechtes über den Islam zusammenzuklauben und zu einem Weltbild zusammenzukitten. Und schlussendlich gibt es eben noch Parteien. In Berlin die Partei Die Freiheit, ansonsten in Nordrhein-Westfalen und anderswo die Pro-Parteien, die sich ebenfalls hauptsächlich um das Thema Islam herum gruppieren. Und die haben zum Glück fast keinen nennenswerten, also bis auf kleine Achtungserfolge in Nordrhein-Westfalen, keine nennenswerten Erfolge. Aber die Tatsache, dass es Parteien gibt, die sich relativ lange am Leben erhalten können mit einem einzigen Thema, ist an sich schon bemerkenswert. Und dabei halte ich es für entscheidend zu betonen, dass diese Ideologie eben nicht einfach nur ein Rassismus ist, dem zufällig auch Muslime zum Opfer fallen, sondern dass Muslime und der Islam dabei als Muslime und als Islam angegriffen werden. Also es ist so, dass Rassismus in all seinen alten oder in all seinen altbekannten Facetten immer noch besteht. Und wenn man Opferbefragungen traut, auch immer noch Schwarze in Deutschland sehr viel öfter Opfer von Rassismus werden als alle anderen Gruppen. Dennoch ist festzustellen, dass es eben daneben auch diesen Hass, der sich spezifisch gegen den Islam als Islam richtet, gibt. Und dieser ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist reaktionär, es ist menschenfeindlich und muss ebenso thematisiert werden. Und das wäre noch überhaupt nicht schwierig, sich davon abzugrenzen, wenn es nicht gleichzeitig eben auch tatsächlich Autoritarismen im Islam gibt, für die eben auch gilt, dass sie gesellschaftliche Probleme sind, die thematisiert werden müssen. Damit meine ich nicht nur irgendwie die wirklich wenigen terroristischen Akteure aus dem dschihadistischen Spektrum, sondern auch die den politischen Islam im weiteren Feld, also wozu eben auch die Organisatoren des Al-Quds-Tages zählen. Dazu würde ich auch zählen die großen konservativen Islamverbände in Deutschland, die so eine orthodox-islamische Position vertreten, dass aus islamischen Schriften Regeln für das Leben abgeleitet werden sollen, nach denen sich Menschen idealerweise fügen sollen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man als politischen Extremismus beschreiben würde, aber es ist auf jeden Fall reaktionären von einer emanzipatorischen Perspektive zu kritisieren. Und eben solches gilt, auch wenn es dann noch heikler wird, das als islamisch zuzuschreiben, dazu sage ich am Ende noch mehr, solche Traditionen, die eher aus einer Volksreligiosität kommen, die sich vielleicht auch nicht immer unmittelbar aus dem aus autoritativen Quellen speisen können, und aber doch die vielleicht meist diskutierten Praktiken sind, wie so Dinge wie Ehrenmord, weibliche Genitalverstümmelung oder Zwangsehe, die aber auch in einem islamischen Kontext zumindest vorkommen. Und das sind alles reale gesellschaftliche Probleme, die thematisiert werden müssen. Und nun kann man zwar sagen, dass es in allen Religionen autoritäre Strömungen gibt, aber ich denke, es gibt Grund zur Annahme, dass diese im Islam sowohl weltweit als auch in Deutschland weiter verbreitet sind und dass sie einer spezifischen Kritik bedürfen. Und nun könnte man immer noch sagen, dass so diese gleichzeitige Existenz von diesen Autoritarismen im Islam und den Autoritarismen gegen den Islam für eine Linkposition kein Problem sind. Man kann ja einfach gegen beides sein. Und das würde ich auch absolut bestätigen. Man muss gegen beides sein, aber das ist nicht ganz so einfach. Denn die Frage, und das ist letztendlich das Thema von dem Vortrag, ist immer bei negativen Aussagen über den Islam, über etwas Islamisches, eine islamische Strömung, Gruppe und so weiter, steht letztendlich immer die Frage im Raum, ist das jetzt ein Teil von einer legitimen Kritik an autoritären Formen von Religionen oder ist es Teil eines Feindbilds Islam, eines ideologischen oder rassistisch projektiven Feindbildes. Und das ist die Frage, die, denke ich, auch in der Linken sehr harsche und tiefgreifende Spaltungen in den letzten Jahren hervorgerufen hat. Und das ist, denke ich, ein Zeichen dafür, dass es eine Schwierigkeit ist, eine reale, über die man sich Gedanken machen kann und sollte. Und ich vertrete zu dieser Grenzziehung hier zwei Thesen, die ich jetzt anhand von einigen Beispielen klar machen werde. Die erste These ist, dass die Frage, welches Reden über den Islam für legitim hält und welches man für illegitim hält, direkt davon abhängt, was man für einen Begriff von Islam hat, was man unter Islam versteht. Und die zweite These ist, dass sich eine angemessene Grenzziehung nur dann durchhalten lässt, wenn man einen angemessenen Begriff vom Islam hat. Das heißt, einen Begriff, der einerseits nicht essentialistisch ist und andererseits nicht beliebig ist. Und diese beiden Thesen möchte ich im Folgenden illustrieren, indem ich an verschiedenen Autoren und Autorinnen aufzeige, wie ihre Bewertung von Aussagen über den Islam davon abhängt, was sie für einen Islambegriff haben und inwiefern ihre Islambegriffe problematisch sind und deswegen auch ihre Entscheidungen letztendlich problematisch sind. Und diese vier Autoren und Autorinnen sind zunächst der mittlerweile sicherlich allseits bekannte Islamist Pierre Vogel, zweitens die Vorurteilsforscherin Sabine Schiffer sowie die beiden linken Publizisten Thomas Maul und Georg Klauder. Und abschließend werde ich noch einige Schlussfolgerungen ziehen. Okay, anfangen möchte ich mit Pierre Vogel, dem jungen und von vielen, warum auch immer, als charismatisch beschriebenen Ex-Boxer mit rheinländischem Akzent und Rauschebart, der vor einigen Jahren zum Islam konvertierte und dann in verschiedenen Golfstaaten arabische Sprache und ultrakonservative islamische Lehren studierte, die er seitdem predigt. Dazu sei angemerkt, dass alles, was ich im Folgenden über Pierre Vogel sage, mit Anpassung im Teil auch über die Organisatoren des Al-Quds-Tages gesagt werden könnte. Die pro-saudischen Islamisten wie Vogel unterscheiden sich von den pro-iranischen hinter dem Al-Quds-Tag zwar in vielen Einzelpunkten, die Grundzüge der Ideologie entsprechen sich jedoch. Aber weil Pierre Vogel so anschaulich ist, was er sagt, möchte ich mich jetzt auf ihn beschränken an der Stelle. Die Antwort auf die Frage, was Islam ist, will Pierre Vogel in Koran und Sunna finden und zieht zu deren Interpretation die konservativst mögliche Auslegungstradition heran, wie sie in Saudi-Arabien Staatsdoktrin ist. Nach dieser hat Mohammed als Prophet Allahs mit dem Koran die ein für alle Mal gültige Wahrheit empfangen, die unverfälscht überliefert wurde und nur noch durch sorgfältige Lektüre der wortwörtlich zu nehmenden und zeitlos gültigen Texte herausdestilliert werden muss. Und weil Gott nicht nur diese Lehren, sondern auch die Menschen und den Rest der Welt geschaffen hat, sind die Werte und Regeln, die sich aus Koran und Sunna ableiten lassen, genau auf die wahren Bedürfnisse der Menschen abgestimmt. Sie zu befolgen, ist nicht nur der einzige Weg zum Paradies nach dem Tod, sondern auch zu einem erfolgreichen Leben im Diesseits. Alle anderen Verlockungen sind des Teufels Versuche, die Menschen irre zu leiten. Die von Vogel gepredigten Regeln sind dabei in hohem Maße restriktiv und entsprechen, wenn man es neutral formuliert, nicht den Wertvorstellungen, wie sie im 21. Jahrhundert in westlichen Ländern verbreitet sind. Dieser repressive Charakter offenbart sich schon vom Augenschein von Vogels Veranstaltungen her, weil dort eine relativ streng geschlechtergetrennte Sitzordnung vorherrscht und sie explizit erwünscht wird. Und auch aus den Inhalten seiner Reden lässt sich das entnehmen. Also ablehnenswert sind für ihn nicht nur Alkohol, Drogen, Tanzveranstaltungen, außereheliche Sex und gleichgeschlechtliche Sexualität, sondern auch jeder unüberwachte private Kontakt zwischen Männern und Frauen und findet nur bei Facebook statt. Weiterhin verteidigt er schariatische Regeln auch noch in ihren offensichtlich patriarchalen und gewalttätigen Zügen. Er hat an Ungleichheiten im Erb- und Scheidungsrecht sowie an Polygamie nichts auszusetzen und heißt die Vollverschleierung ebenso gut wie arrangierte Ehen. Von den in einem seinen Islamverständnis entsprechenden islamischen Staat notwendigen Körperstrafen spricht er zwar weniger gern als von der Erfüllung, die Hingabe an Gott bietet, doch befürwortet er auch Handabhacken, Auspeitschungen, Steinigungen und so weiter. Andererseits, das muss man ebenfalls deutlich sagen, verurteilt er all diejenigen Erscheinungen, wegen derer der Islam oft in der Kritik steht, die sich aber nicht aus einer literalistischen Koranexegese ergeben. Zum Beispiel Zwangsheirat, Genitalverstümmelung und Ehrenmord erklärt er für verboten. In letzterem Falle fordert er gar die Todesstrafe. Ebenso grenzt er sich verbal eindeutig vom Dschihadismus der Al-Qaida ab. Nicht aber ohne zu bezweifeln, dass es wirklich Muslime waren, die hinter 9/11 stecken. Kurzum ist Vogel ein Bilderbuch-Fundamentalist. Aus diesem Islamverständnis ergeben sich für die Bewertung negativer Aussagen über den Islam zwei Möglichkeiten. Entweder handelt es sich um ein Missverständnis von Menschen, die den wahren Weg noch nicht erkannt haben, oder um bösartige und im wörtlichen Sinne teuflische Angriffe gegen den Islam. Legitime Kritik kann es aus der Zeit, an der zeitlosen Wahrheit Gottes, die für den Menschen ideal ist, definitionsgemäß nicht geben. Als Konsequenz sehen sich neben den wirklichen Hetzern, à la politically incorrect, auch all diejenigen mit dem Vorwurf der Islamhetze konfrontiert, die Vogel selbst und seine Gruppe Einladung zum Paradies kritisieren. Die so allgemein bestimmte Feindschaft gegen den Islam beschreibt der Prediger nicht nur als Produkt einer Verschwörung finsterer Mächte hinter den Kulissen, sondern auch als eine Wiederkehr des nationalsozialistischen Antisemitismus. Er warnt sogar von einem drohenden Holocaust gegen die Muslime in Deutschland. Gegenüber denjenigen, die es wagen, die wahre Religion zu kritisieren, zeigt sich Vogel so gar nicht zimperlich. Wenn er, dabei ist er sehr vorsichtig, die Grenze zwischen Warnung und Drohung nicht zu überschreiten, aber es doch mit sichtlicher Genugtuung tut, darauf hinweist, dass die Strafe Gottes für die Feinde des Islam nicht nur im Jenseits, sondern auf der Erde erfolgen können. In einem YouTube-Beitrag zur negativen Medienberichtung über seine Gruppe sagt er wörtlich, ich zitiere, die Strafe trifft sie meist schon im Diesseits. Ihr werdet sehen, wie sie nach und nach abkratzen, wie die fliegen, wie nach und nach etwas passiert. Dies ist deshalb besonders brisant, weil Vogels Anhänger und Anhängerinnen bei YouTube zeitgleich Namenslisten von Reportern in Umlauf gebracht haben, die negativ über seine Gemeinde berichtet haben. Dass nun ein fundamentalistischer Muslim den Vorwurf der Islamfeindschaft nutzt, um alle Kritiker zu diffamieren, ist wenig überraschend. Interessant ist das Beispiel Vogels vor allem deshalb, weil es sich daran zeigen lässt, wie sehr die Argumentation einiger linker Kritiker und Kritikerinnen der eines muslimischen Fundamentalisten stark ähnelt. Dies möchte ich zunächst am Beispiel von Sabine Schiffer aufzeigen. Schiffer, ihres Zeichens Vorsitzende und einzig erkennbare Mitarbeiterin des von ihr selbst erdachten Instituts für Medienverantwortung, veröffentlicht schon seit einigen Jahren zum Thema Islamophobie. Neben einer Reihe von Artikeln und Interviews, unter anderem für den staatlichen Radiosender des iranischen Regimes, tat sie dies vor allem in zwei Büchern. Zunächst in ihrer 2005 erschienenen Dissertation Islamdarstellungen in den Medien und dann in dem zusammen mit Konstantin Wagner verfassten, eher populärwissenschaftlichen Band Antisemitismus und Islamophobie, ein Vergleich aus dem Jahr 2009. Trotz der insgesamt überwiegenden Kontinuität der Thesen lässt sich in der Argumentationsstrategie ein Bruch zwischen den beiden Büchern feststellen. In ihrer Dissertation von 2005 kommt sie der Argumentation von Pierre Vogel sehr nahe. Zwar tritt sie nicht als islamische Missionarin auf, faktisch ergibt sie sich aber in apologetischen Argumentationen für den orthodoxen Islam, der in ihrem Buch als der wahre Islam erscheint. Ähnlich wie Vogel spaltet sie Praktiken, die Muslime aus ihrem islamischen Selbstverständnis und mit Zuspruch ihrem Imame tun, die der orthodoxen Rechtslehre aber widersprechen, vom Islam ab. Zu nennen wären wiederum Zwangsheirat, Ehrenmord und Genitalverstümmelung. Ebenso verfährt sie auch mit säkularen Muslimen, die Orthodoxie und Scharia kritisieren. So bezeichnet sie die islamische Feministin Fatima Mernissi als Teil einer, Zitat, anti-islamischen Frauenrechtsbewegung, obwohl sich Mernissi selbst als Muslima versteht. Wer gegen die Orthodoxie ist, ist für Schiffer also gegen den Islam. Was von der Orthodoxie vorgesehen wird, verteidigt Schiffer dagegen in einer Weise, die der missionarischen Apologetik von Vogel kaum nachsteht. Beispielsweise gilt ihr auch eine allzu harte Kritik gegen die Hartkörperstrafen als islamophob. Über das Handabhacken als Strafe für Diebstahl schreibt sie, Zitat, betrachtet man die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein solches Urteil vollstreckbar wird, fällt die Einschätzung der Gesetzgebung differenzierter aus. So darf es keinen Hunger und keine Krise geben. Wenn also, so das implizite Argument, satten Dieben außerhalb von Krisen die Hand abgehackt wird, ist dies nur halb so schlimm. Gut, dass sie differenziert. Auch die Ungleichheit im islamischen Scheidungsrecht, in dem Männer sich fast nach Lust und Laune, Frauen dagegen kaum scheiden lassen können, nimmt Schiffer in Schutz. Sie meint, Zitat, dass die Verbesserung des Scheidungsrechtsstatus der Frau nicht bedeutet, dass Frauen ihre Priorität aufgeben, eine Ehe zu erhalten. Zitat Ende. Das implizite Argument lautet, eigentlich wollen die Frauen oder die muslimischen Frauen ohnehin ihre Familie halten. Warum sie also mit einem gleichen Recht auf Scheidung belasten? Bei Vogel klingt es kaum anders. Bei der Bewertung negativer Aussagen im Islam ist Schiffer dagegen ironischerweise noch etwas strenger als Vogel. Also Schiffer ist strenger als Vogel. Während der Missionar noch davon ausgehen kann, dass jemand, der schlecht über den Islam redet, einfach die Wahrheit noch nicht erkannt hat und noch der Aufklärung über die Tugenden des Islam bedarf, entdeckt Schiffer in ihrer Dissertation immer ein Vorurteil, wenn jemand das als islamisch kritisiert, was sie vom Islam abspaltet oder das schlecht findet, was sie als authentisch islamisch versteht. Aus ihrer Gleichsetzung von Islam und Orthodoxie folgt eine Delegitimation sämtlicher negativen Aussagen über den Islam und somit auch jeder Kritik an muslimischen Autoritarismen. In ihrem zweiten Buch Antisemitismus und Islamophobie findet sich derlei explizite Apologetik kaum noch, was an einer veränderten Argumentation liegt. Verteidigungsdiskurse, wie sie vorher selbst noch geführt hat, halten sie und ihr Co-Autor Konstantin Wagner nunmehr für sinnlos. Dieses Argument begründen sie anhand eines Antisemitismusvergleichs. Der Antisemitismus hat, dabei haben Schiffer und Wagner durchaus recht, nichts mit den realen Handlungen der Juden zu tun. Ärger muss man sich, um den Antisemitismus zu thematisieren, nicht mit dem Judentum auseinanderzusetzen. Bücher über jüdische Tugenden helfen nichts gegen Antisemitismus. Weil Schiffer und Wagner, dabei haben sie dann keinesfalls recht, Antisemitismus und das Ressentiment gegen den Islam für strukturell weitgehend gleiche Phänomene halten, wollen sie die Betrachtung des Ressentiments von der Betrachtung des Islam ebenfalls trennen. Daher vertreten sie die Ansicht, dass man gar keinen Begriff von Islam haben muss, um das Ressentiment gegen den Islam zu kritisieren. Logische Konsequenz ist, dass sie negative Aussagen über den Islam immer als Teil eines anti-islamischen Diskurses betrachten, welcher der Konstruktion eines Feindbildes Islam dient. Dabei ist es egal, ob die Aussage richtig oder falsch ist. So halten sie es für ein Anzeichen von Islamophobie, wenn es in der Berichterstattung zu einer, Zitat, Vermischung der Themen Islam und Gewalt, Zitat Ende, kommt. Ganz so, als seien diese Themen nicht in der Realität vermischt. Dschihadistische Gewalt beschreiben sie immer nur als, Zitat, angeblich islamisch motiviert. Die Rede vom islamistischen Schläfertum halten sie für einen, Zitat, Schläfermythos. Die Bezeichnung der Taliban als radikal islamisch für ein Stereotyp. Und für ebenso absurd wie die Bezeichnung der NATO als, Zitat, demokratie-expansionistische Christenmiliz. Die offizielle Erklärung von 9/11, nach der Al-Qaida verantwortlich ist, betrachten sie im gleichen Maße als eine Verschwörungstheorie wie die Thesen der 9/11-Truther. Die Hamas ist ihrer Ansicht nach nur in dem Maße islamisch, wie das israelische Militär jüdisch ist. Die Behauptung, Israel wende Nazi-Methoden an, im gleichen Maße verdammenswert wie der Vergleich des iranischen Regimes mit dem Nationalsozialismus. Die Faktenlage, die darauf hinausläuft, dass Hamas und Taliban ihrem eigenen Selbstverständnis nach ihr Handeln nach religiösen Regeln ausrichten, was für NATO und IDF nicht gilt, und dass die Herrschaft der Mullahs im Iran tatsächlich totalitäre Züge trägt, wird vor dem realitätsblinden Ansatz von Schiffer und Wagner uninteressant. Weil Schiffer sich in dieser zweiten Phase durch den vorurteilstheoretischen Kurzschluss zum Antisemitismus weigert, überhaupt einen Begriff vom Islam zu entwickeln, verfällt jede negative Aussage über etwas Islamisches als Islamisches automatisch dem Verdikt der Islamophobie. Damit trifft sie die realen Hetzer wie Wilders, wie Gerd Wilders oder Politically Incorrect ebenso wie kritische Autoren wie Matthias Künzel, Götz Nordbruch oder Jochen Müller. Diese Thesen durfte Schiffer übrigens vor einigen Jahren auf der umstrittenen Konferenz Antisemitismus und Feindbild Islam des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung vortragen. Hier machte sich insbesondere für die strukturelle Ähnlichkeit von Antisemitismus und antimuslimischem Ressentiment stark. Diese Ähnlichkeit vertritt seitdem auch Wolfgang Benz, bis vor einem Jahr Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung. Nun zu den beiden linken Publizisten Thomas Maul und Georg Klauder. Thomas Maul, Autor von Artikeln in Bahamas und Jungle World sowie des Buches Sex, Dschihad und Despotie, bezieht in vieler Hinsicht eine direkt entgegengesetzte, ja geradezu spiegelbildliche Position zu der Pierre Vogels. Genau wie Vogel glaubt auch er, der Islam habe ein Wesen, das sich herausarbeiten lässt, und genau wie Vogel sucht er in Koran, Sunna und autoritativen Quellen der islamischen Rechtstradition nach diesem Wesen. Anders als Vogel tut er es aber nicht, um den Weg zum guten Leben zu finden, sondern um herauszuarbeiten, wie und warum der Islam sich in einem grundsätzlichen Gegensatz zu menschlicher Emanzipation befindet. Den Dreh- und Angelpunkt seiner Kritik bildet das Konzept des Phallozentrismus, mit dessen Hilfe er die, Zitat, Symbiose aus Patriarchat, Eschatologie, Ritual, Dschihad und Despotie auf den kritischen Begriff bringen will, Zitat Ende, durch die er den Islam geprägt sieht. Bei der Bestimmung dieses Begriffes geht Maul von islamischen Darstellungen der Zeit Mohammed aus, die er als Ursprungsmythos des Islam versteht. Hauptmotiv dieses Mythos sei die Zivilisierung der in Ignoranz lebenden arabischen Stämme durch die Unterwerfung unter einen Gott durch Islamisierung. Im Zentrum dieser Zivilisierung stehe dabei die Ersetzung eines nicht-patriarchalen Geschlechterverhältnisses durch eines, das sich auch vom Christentum, und Judentum prägenden Patriarchat Qualität unterscheide, dieses Zuspitze. Den Hauptunterschied sieht Maul darin, dass hier die männliche Lust als ununterdrückbarer Drang verstanden werde, der Phallus eben im Zentrum stehe. Dies führe einerseits dazu, dass nicht nur außereheliche Sexualität verboten, sondern die innereheliche zur religiösen Pflicht erhoben werde, insbesondere zur Pflicht der Frauen gegenüber dem Mann und seinen Trieben, aber auch als Pflicht zur Reproduktion für Gott und Umma. Andererseits werde zum Schutz dieser legitimen Sexualität gegen den kaum zu bremsenden Phallus eine durch Ausschluss bzw. Wegschließen der Frau geprägte Geschlechterordnung vorgenommen. Eine Besonderheit von Mauls Ansatz ist, dass es ihm durch das Konzept des Phallozentrismus gelingt, die Verbindung zwischen islamischer Orthodoxie und den nicht direkt aus Koran und Sunna ableitbaren, aber in einigen muslimischen Ländern und Communities verbreiteten und mit den Islam begründeten Praktiken wie Genitalverstümmelung und Ehrenmorden plausibel zu machen. Sie erscheinen in Mauls Darstellung weder als unmittelbar aus den religiösen Texten abgeleitete Handlungen, noch als von der Religion zu trennende Traditionen. Vielmehr sind sie Teil des Phallozentrismus, der sich den islamischen Quellen ausdrückt, sowie durch diese verstärkt und verlängert wird. Jedoch geht Maul dabei einen ganz grundsätzlichen methodischen Fehler, indem er diesen an den Texten herausgearbeiteten Eigenschaften zum Wesen des Islam erklärt und völlig unvermittelt davon ausgeht, damit all die Eigenschaften erklären zu können, die er bei Muslimen von heute problematisch findet. Dies ist besonders deshalb zu hinterfragen, weil er diese Phänomene in weiten Teilen nur behauptet. So schreibt er gänzlich apodiktisch und beleglos, dass, Zitat, unter Muslimen etwa auf Kreuzberger Schulhöfen Mutter, Schwule und Jude zu den beliebtesten Schimpfwörtern avancieren. Was er darauf zurückführt, dass, Zitat, Frauen, Schwulen und Judenhass in Moschee und Koranschule oder Familie gesät werde. Später ergänzt er, dass die, Zitat, verbalen wie tätlichen Angriffe auch Apostaten, Assimilikümmels oder Schweinefleischfressern gelten. Über solche Attacken von Seiten deutscher Muslimen werde, Zitat, jedenfalls relativ kontinuierlich berichtet. Leider hält Maul es nicht für nötig, anzugeben, wo genau das berichtet wird und wie vertrauenswürdig diese Berichte denn sind. Entsprechend ist die Konstruktion, dass sich darin das Wesen des Islam ausdrückt, sehr fragwürdig. Weiterhin neigt Maul ebenso wie Vogel und Schiffer in ihrer ersten Phase dazu, den orthodoxen Islam als den einzig authentischen zu hypostasieren. So bescheinigt der konservativen Islamverbänden, den Koran, Zitat, korrekt ausgelegt zu haben. Er spricht bei liberalen oder säkularen Auslegungen aber von, Zitat, eigenwilligen Interpretationen. Weil er mit seinem essentialistischen Zugang nicht in der Lage ist, Reformen oder Säkularisierungsprozesse zu konzeptualisieren, sieht der Muslime schlussendlich vor der Alternative gestellt, vom Islam abzufallen oder einem apokalyptischen Phallozentrismus anzuhängen. Tertium non datur. Für die Bewertung negativer Aussagen über den Islam ergibt sich aus diesem Ansatz sehr deutlich, sie können kaum negativ genug sein. Ein Ressentiment gegen den Islam will Maul nicht erkennen. Dies führt dann zu einer Distanzlosigkeit zu Islamfeinden, was sich neben seiner teils entmenschlichen Sprache unter anderem darin ausdrückt, dass er mit Hans-Peter Radatz einen offen reaktionären, verschwörungstheoretischen und rassistischen Islamkritiker distanzlos und unkommentiert zitiert, seine Thesen übernimmt. Wer doch behauptet, es gebe ein Ressentiment gegen den Islam, macht den Maus Augen der Verteidigung des Islam gegen Kritik und somit der Verteidigung des Phallozentrismus schuldig. Der vierte und letzte Autor, über den ich jetzt sprechen komme, macht oder hat genau eine Kritik solcher essentialistischen Islamdarstellungen, nämlich Georg Clauder. Und die hat er besonders in seinem Band Die Vertreibung aus dem Seriel vorgelegt. Von der unter Linken wie Rechten, unter Muslimen wie Nichtmuslimen, unter LGBT-Aktivisten wie unter Homophoben verbreiteten Überzeugung, der Islam stünde an sich in einem Gegensatz zur Homosexualität, sei seinem Wesen nach homophob, lässt sein Buch nicht viel übrig. Sehr deutlich zeigt Clauder auf, dass die binäre Regelung der Sexualität, die von Menschen verlangt, eine eindeutige sexuelle Identität zu haben, also entweder hetero oder homosexuell zu sein, keine zu allen Zeiten anzutreffende Naturtatsache, sondern ein in den letzten Jahrhunderten in Europa entstandenes Spezifikum der Moderne ist. Entsprechend gäbe es in der klassischen islamischen Rechtslehre auch keinen Hass gegen schwule oder homosexuelle Identitäten. Mann-männlicher Geschlechtsverkehr oder Analverkehr sei zwar im Allgemeinen verboten und unter Strafe gestellt gewesen, aber eher als eine Handlung, denn als eine Identität verstanden worden. Dieses Verbot habe für das islamische Selbstverständnis keine zentrale Rolle eingenommen. Im Gegenteil arbeitet er anhand von klassischer Poesie islamischer Länder, ebenso wie anhand der Reiseberichte von Europäern und Europäerinnen heraus, dass mannmännliche Liebe und Erotik bis zur Kolonialisierung und darüber hinaus in islamischen Ländern verbreitet und teils waren und teils nicht sanktioniert wurden. Dabei scheinen mir innerhalb seines Buches zwei auseinanderfallende Argumentationen vorzuliegen. Die erste nenne ich seine inoffizielle Argumentation. Hier handelt es sich um einen eher empirischen Einspruch gegen essentialistische Aussagen. Anstatt sich nur auf Texte zu beschränken, bezieht er die Lebensrealität von Muslimen und Musliminnen ein und versteht den Islam als soziale Realität. Wenn er dann Negativaussagen über den Islam problematisiert, macht er sich vorher die Mühe aufzuzeigen, dass die Aussagen an muslimischen Realitäten oder auch an religiösen Texten vorbeigehen. Weil die generalisierte Aussage über den homophoben Islam sachlich falsch ist, kommt er zu dem Schluss, dass bei denjenigen, die diese Aussage dennoch tätigen, projektive Bedürfnisse am Werk sind. Dass eben von Rassismus oder von Ausgrenzungs- oder Abgrenzungsbedürfnissen auszugehen ist. Dies ist was ich seine inoffizielle Argumentation nenne. Zu dieser empirischen Kritik gesellt sich jedoch seine zweite Argumentation, die er auch offiziell vertritt. Dabei handelt es sich eher um eine fundamentale Wahrheitskritik. So führt er zum Ende seines Buches aus oder sagt explizit, es kommt gar nicht darauf an, ob ein Islambild sachlich richtig oder sachlich falsch ist oder ob das eine oder das andere Sexualregime, also das islamische oder das westliche, freier oder unfreier ist. Es geht viel eher darum, die gesellschaftlichen Diskurse, die ein gewisses Islambild hervorbringen, als Diskurse zu beschreiben und in Frage zu stellen. Mit dieser Argumentation fällt er letztlich hinter den zuvor implizit gefassten empirischen Islambegriff zurück und beschränkt sich auf einen Anti-Essentialismus, der die Möglichkeit, kritische Aussagen über den Islam zu treffen, hintertreibt und endet ungefähr da, wo auch Konstantin Wagner und Sabine Schiffer in ihrer zweiten Phase stehen. Und dies führt auch letzten Endes dazu, dass er in seinem Buch, in dem es um Homosexualität und Islam geht, dass er in diesem Buch nichts zu dem Faktum zu sagen hat, dass Homosexualität im Strafrecht der meisten islamisch geprägten Länder hart bestraft wird und alle 8 Länder, in denen Homosexualität mit dem Tode bestraft wird, islamisch geprägte Länder sind. Auch die islamisch begründete Ablehnung, die Homosexuelle in islamischen Communities oft erfahren, ist nicht thematisierbar in diesem Rahmen. Und daher halte ich auch den für nicht haltbar. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen und kurz einen Vorschlag machen, mit welchem Begriff vom Islam man arbeiten könnte, um an den eben aufgezeigten Problemen zu vermeiden, um mit der Double-Bind-Situation zwischen Autoritarismus im Islam und Autoritarismus gegen den Islam zurechtzukommen. Dabei sind eben zwei Fehler zu vermeiden. Erstens darf man nicht, wie Vogel, Maul und Schiffer 1, bei der Einsetzung von autoritativen Quellen und dem Islam enden. Eine essentialistische Suche nach dem einheitlichen zeit- und ortslosen Wesen des Islam kann zu nichts Gutem führen, denn es existiert keines. Weder bei der Kritik des Islam noch bei der Kritik anti-islamischen Ressentiments ist Essentialismus hilfreich. Auf der anderen Seite darf man zweitens auch nicht den umgekehrten Fehler begehen, wie Sabine Schiffer in ihrer zweiten Phase und Georg Clauder in seiner offiziellen Version tun. Aus der Tatsache, dass es den einen Islam nicht gibt, wird dann gefolgert, dass sich keinerlei problematisierende Aussagen über den Islam treffen lassen. Damit gibt man aber jeden Anspruch, kritische Darstellung des Islam von Ressentiment zu trennen, auf. Stattdessen sollte man, denke ich, der inoffiziellen Version von Clauders Thesen darin folgen, dass man die Lebensrealität von Muslimen einbezieht und den Islam als soziale Realität betrachtet. Wer sich berufen fühlt, eine Islamkritik zu formulieren, sollte entsprechend nicht zum Koran greifen und nach kritikwürdigen Aussagen suchen. Angebrachter als theologische Laienstudien sind religionssoziologische. Um zu einem hierfür brauchbaren Islambegriff zu gelangen, schlage ich ganz grob orientiert an den Begriffsbestimmungssuchen von Maxime Rolison, Clifford Geertz, Tal Azad sowie einigen neueren Arbeiten der Islamwissenschaftlerin Paula Schrode folgende Definitionen vor. Als Muslim ist zu bezeichnen, wer sich selbst als Muslim versteht. Ganz egal, welchen Glaubenspflichten er oder sie nachkommt, wie oft er oder sie betet, was er oder sie isst und so weiter. Als islamisch ist weiterhin zu bezeichnen, was die so verstehenden Muslime als islamisch verstehen. Insbesondere all die Handlungen und Einstellungen, die sie aus ihrem islamischen Selbstverständnis heraus vornehmen und haben. Diese Begriffsdefinition beinhaltet bewusst Kontingenzen. Es gibt nicht den einen Islam und auch kein Wesen des Islam, an dem alle Muslime Anteil haben. Nicht alle Muslime sind gleich. Der Islam ist, wie es heißt, kein monolithischer Block. Wendet man diese Definition jedoch an, zeigt sich auch, dass Muslimsein keineswegs völlig beliebig ist. Was die einzelnen Muslime als islamisch verstehen, ist keine individuelle Willkür. Im Gegenteil finden sich in der jüngeren wie in der älteren islamischen Geistesgeschichte ausführliche Diskussionen über das, was islamisch ist. An diesen kommen Muslime nicht vorbei, auch nicht, wenn sie im Jahr 2012 in Deutschland leben. Sie müssen sich zustimmend oder bestimmt ablehnend zu dieser Ausländerungstradition verhalten, woraus sich dann eben unterschiedliche Strömungen oder Formen oder Religiositäten des Islam ergeben. Daher sind als Islam diejenigen diskursiven Traditionen zu bezeichnen, die regulieren, was sich legitim als Islam bezeichnen kann. Dieser Islambegriff ist nun weder monolithisch noch essentialistisch noch beliebig. Mit ihm hat man ein gutes Werkzeug, um bei Negativaussagen über den Islam von Kritik von Ressentiment zu scheiden. Wenn Menschen, die sich selbst als Muslime verstehen, islamisch begründet oder islamisch rationalisiert reaktionären und menschenfeindlichen Praktiken folgen, wenn es für solche Handlungen religiöse Legitimationsdiskurse gibt, ist dies als islamisches Problem zu benennen und zu kritisieren. Der Al-Quds-Tag ist ohne Frage ein Beispiel hierfür. Ähnliches gilt auch für andere Manifestationen des politischen Islam, sowie für alle Bestrebungen der islamischen Orthodoxie, ihren religiösen Regeln weltliche Geltung zu verschaffen. Für Praktiken wie Ehrenmord, Zwangsehe oder weibliche Genitalverstümmelung gilt es dann und nur dann, wenn sie von islamischen Rechtfertigungsdiskursen begleitet sind und aus einem islamischen Selbstverständnis heraus vorgenommen werden. All diese islamischen Autoritarismen sind zu kritisieren. Diese Kritik darf auch nicht aufgrund eines Islamophobie-Verdachts verstummen. Von einem Ressentiment gegen den Islam ist vielmehr dann und nur dann zu sprechen, wenn man aufzeigen kann, dass die Islamdarstellungen die so gefassten islamischen Realitäten massiv und systematisch ins Negative verzerren und essentialisieren. Dies kann etwa auch dann der Fall sein, wenn jemand, wie es Politically Incorrect immer wieder tut, den Al-Quds-Tag zum Anlass nimmt, sich darüber auszulassen, dass der Islam an sich menschenfeindlich und antisemitisch ist und dass man es hier mal wieder sehen könne. Damit bin ich am Ende.